angenehmen Abend bei Querfunk Spezial. Genauer gesagt bei Sachzwang FM. Am Mikrofon begrüßt Sie Dr. Indoktrinator. Wie immer freut es mich, dass Sie sich heute Abend nichts vorgenommen haben und satte 2 Stunden Zeit haben, um 3 interessante Beiträge heute zu hören. Die Sendung heute heißt Anachronismus Copyright. Wie das Verbot des freien Duplizierens von Software, Musik und anderen Daten historisch überholt wurde und warum dieses Kopieren im Privaten längst überall gängige Praxis und dennoch im öffentlichen Raum moralisch anrüchig ist. Als erstes hören wir einen Artikel von Stefan Meretz mit dem Titel Linux ist nichts wert und das ist gut so. Es geht wie gesagt um das Betriebssystem Linux. Als zweites eine Ausarbeitung von Burkhard Schröder. Hackers Ordnung. Alles ist machbar, knackbar, fälschbar. Der Chaos Computer Club traf sich in Berlin. Und schließlich einen Artikel von Robert Stadler. Der Kampf um die Standards. Bei MP3 geht es um mehr als nur Musik. Es ist ein Feldversuch zur künftigen Verteilung von Informationen. Viel Spaß! Man versteht, wie etwas ist, wenn man versteht, wie es geworden ist. Daher beginne ich mit einem kurzen Rückblick in die Vorgeschichte freier Software. Im 2. Kapitel befasse ich mich mit der Frage, wie freie Software ökonomisch in unser Wirtschaftssystem, den Kapitalismus, einzuordnen ist. Hieraus gewinne ich Kriterien für die Beleuchtung der scheinbar konträren Positionen von E.S. Raymond und R.M. Stallman, die stellvertretend für prominente Strömungen freier Software stehen. Ich schließe ab mit einer Betrachtung der individuellen Handlungsmöglichkeiten und der Rolle, die freie Software dabei spielen kann. Es gibt freie Software, weil es unfreie Software gibt. Unfreie Software ist proprietäre Software, also Software, die einem Eigentümer gehört. Das wäre nicht weiter schlimm, würde die Tatsache des Privateigentums an Software nicht zum Ausschluss anderer führen. Der Eigentümer schließt andere von der Nutzung der Software aus, um ein knappes Gut zu erzeugen. Das geht bei Software relativ einfach, durch Zurückhalten des Quellcodes des Programms. Nur knappe Güter besitzen Tauschwert und lassen sich zu Geld machen. Das ist ein Funktionsprinzip des Kapitalismus. So werden auch die Perversionen des Kapitalismus erklärlich. Obwohl in vielen Bereichen genug Güter zur ausreichenden Versorgung der Menschheit da wären, gibt es Armut. Nur wo Knappheit herrscht, ist Tauschwert realisierbar. Der Regulator ist das Geld, und wo keins ist, herrscht Armut. Ich komme darauf zurück. Unfreie wie freie Software gibt es noch nicht lange, gerade einmal circa 20 Jahre. Die Entstehung unfreier wie freier Software versteht man, wenn man in ihre Vorgeschichte schaut. Im Kalten Krieg, wir befinden uns in den 50er Jahren, wurde zwischen den USA und der Sowjetunion verbissen um die ökonomische Vorherrschaft gerungen. Vorherrschaft hatte damals eine militärische und eine symbolische Komponente. Beide waren oft miteinander verwoben. So war es ein ungeheuerlicher Vorgang, als es der Sowjetunion 1957 gelang, den Sputnik in die Erdumlaufbahn zu schießen. Davon erholten sich die USA mental erst 1969, als sie es waren, die den ersten Menschen zum Mond brachten. Der Sputnik wurde als technologische Niederlage erlebt. Sofort begannen hektische Aktivitäten, um den vermeintlichen Rückstand aufzuholen. 1958 wurde die Advanced Research Projects Agency gegründet, die die Aufgabe hatte, die Forschungsaktivitäten zu koordinieren und zu finanzieren. In einem Klima der Offenheit und Innovationsfreude wurden in der Folgezeit zahlreiche seinerzeit revolutionäre Produkte geschaffen, von denen ich zwei herausheben möchte, weil sie für die freie Software eine besondere Bedeutung bekommen sollten. Das Internet und das Betriebssystem Unix, beide 1969. In diese Phase der staatlich finanzierten und koordinierten Forschung fällt auch die Festschreibung zahlreicher Standards, die heute noch Bestand haben. Solche Standards werden in informellen Dokumenten mit dem Titel Request for Comments aufgeschrieben. Ihre hohe Verbindlichkeit resultiert aus ihrem offenen Charakter, etwa im Gegensatz zu einem Patent, und der breiten Konsensbildung. Zum staatlichen Interesse an starken Standards kam das geringe Interesse der Computerindustrie an der Software. Computerindustrie war Hardwareindustrie, Software war Beiwerk zum Hardwareabsatz. Das änderte sich erst Ende der 70er Jahre, als Computer immer leistungsfähiger wurden und Software auch eigenständig vermarktbar zu werden begann. In dem Maße, in dem Software zur profitablen Ware wurde, zog sich der Staat aus den Innovationen zurück. Um die je eigene Software verwerten zu können, musste der Quelltext dem Konkurrenten und damit auch dem User verborgen bleiben. Software war nur als proprietäre Software profitabel. Mit offenen Quellen hätte sich zum Beispiel Microsoft nie als monopolartiger Moloch etablieren können. Staatsrückzug und Privatisierung von Software bedeuteten jedoch auch eine Aufweichung von Standards. So entstanden in der Folge sehr viele zueinander wenig oder gar inkompatible Unix-Versionen, so von AT&T, BSD, Sun, Hewlett-Packard, DEC, IBM, Siemens und so weiter. Die Konsequenzen für den universitären Forschungsrahmen waren verheerend. Wo früher freier Austausch von Ideen herrschte, wurden jetzt Forschende und Lehrende gezwungen, Kooperationen zu beschränken oder ganz zu unterlassen. Software als Ergebnis von Forschungsaktivitäten durfte nicht mehr dokumentiert werden, sobald es über proprietäre Software an Firmen oder Patente gekoppelt bzw. selbst für die Patentierung vorgesehen war. Richard Stallman beschreibt diese Situation so: 1983 gab es auf einmal keine Möglichkeit mehr, ohne proprietäre Software einen sich auf dem aktuellen Stand der Technik befindenden Computer zu bekommen, ihn zum Laufen zu bringen und zu nutzen. Es gab zwar unterschiedliche Betriebssysteme, aber sie waren alle proprietär, was bedeutet, dass man eine Lizenz unterschreiben muss, keine Kopien mit anderen Nutzern austauschen darf und nicht erfahren kann, wie das System arbeitet. Das ist eine gräbenöffnende, schreckliche Situation, in der Individuen hilflos von einem Meister abhängen, der alles kontrolliert, was mit der Software gemacht wird. Als Reaktion darauf gründete Stallman das GNU-Projekt. GNU ist ein rekursives Akronym und heißt GNU is not Unix. GNU. Es drückt aus, dass das freie GNU-System funktional den proprietären Unix-Betriebssystemen entspricht, jedoch nicht wie diese proprietär, sondern frei ist. Ziel des GNU-Projekts und der 1985 gegründeten Free Software Foundation, FSF, war die Entwicklung eines freien Betriebssystems. Hunderte Komponenten für ein freies Betriebssystem wurden entwickelt, doch die wirklich geniale Leistung des GNU-Projekts bestand in der Schaffung einer besonderen Lizenz, der GNU General Public License, GPL, auch Copyleft genannt. Die Lizenz beruht auf folgenden vier Prinzipien: das Recht zur freien Benutzung des Programms, das Recht, Kopien des Programms zu erstellen und zu verbreiten, das Recht, das Programm zu modifizieren und das Recht, modifizierte Versionen zu verteilen. Thank you. Diese Rechte werden gewährleistet, indem die GNU-GPL vorschreibt, dass der Quelltext frei jederzeit verfügbar sein und bleiben muss, dass die Lizenz eines GPL-Programms nicht geändert werden darf und dass ein GPL-Programm nicht Teil nicht freier Software werden darf. Die besondere Stärke der GNU General Public License besteht in dem Verbot, GPL-Programme in proprietäre Software zu überführen. Auf diese Weise kann sich niemand offene Quelltexte aneignen und modifiziert in binärer Form in eigenen Produkten verwenden. Damit kann freie Software nicht reprivatisiert werden, die Freiheit bleibt gewährleistet. Die besondere Stärke der General Public License, die Reprivatisierung zu unterdrücken, ist in den Augen der Privatisierer ihr größter Nachteil. In der Folge entstanden daher zahlreiche Lizenzen, die die strikten Regelungen der GPL aufweichten, um auch freie Software kommerzialisierbar zu machen. Ich komme darauf zurück. Das GNU-Projekt entwickelte ein nahezu komplettes Betriebssystem, bis auf einen kleinen, aber nicht unwichtigen Rest, den Betriebssystemkern, den Kernel. Obwohl seit Beginn des GNU-Projekts geplant, gelang es nicht, einen GNU-Kernel zu entwickeln. Die missliche Situation änderte sich 1991 schlagartig, als Linus Torvalds die Version 0.01 eines freien Unix-Kernels vorstellte, fortan Linux genannt. Die Entwicklungsdynamik war rasant, der Erfolg war überwältigend. So überwältigend, dass heute oft vergessen und sprachlich verdrängt wird, welchen Anteil das GNU-Projekt am Zustandekommen des freien Betriebssystems hatte und hat. Warum gelang aber einem finnischen Studenten, was einem ausgewachsenen Projekt wie GNU nicht glückte? Die Antwort ist so naheliegend wie einfach. Es lag am unterschiedlichen Entwicklungsmodell. Stallman und die GNU-Leute hatten die klassische Vorstellung, dass ein komplexes Programm wie ein Kernel nur von einem kleinen, eingeschworenen Team entwickelt werden könne, da sonst der Überblick und die Kontrolle verloren gehen würden. Das hat Torvalds intuitiv auf den Kopf gestellt. We'll be right back. Ein Ausschnitt aus der inzwischen in die Geschichte eingegangenen Tannenbaum-Torvalds-Debatte verdeutlicht das. Tannenbaum, ein Professor aus Amsterdam, schreibt: Ich denke, dass die Koordination von 1000 Primadonnas, die überall auf der ganzen Erde leben, genauso einfach ist, wie Katzen zu hüten. Wenn Linus die Kontrolle über die offizielle Version behalten will und eine Gruppe fleißiger Biber in verschiedene Richtungen strebt, tritt das gleiche Problem auf. Er sagt, dass eine Menge weit verstreuter Leute an einem komplizierten Stück Programmcode hacken können und dabei die totale Anarchie vermeiden, hat noch nie ein Softwareprojekt gemanagt. Torvalds antwortet: Nur damit niemand seine Vermutung für die volle Wahrheit nimmt, hier meine Stellungnahme zu Kontrolle behalten in zwei Worten. I won't. Ich will nicht. Torvalds veröffentlichte frühzeitig und in kurzen Zeitabständen neue Versionen. Es bildeten sich mehr und mehr freie Softwareprojekte, die ähnlich strukturiert waren und sind. Ältere Projekte strukturierten sich nach dem Vorbild von Linux um. Maintainer, das sind einzelne Personen oder Gruppen, übernehmen dabei die Verantwortung für die Koordination eines Projektes. Projektmitglieder steigen ein und wieder aus, entwickeln und debuggen Code und diskutieren die Entwicklungsrichtung. Es gibt keine Vorgaben, wie etwas zu laufen hat, und folglich gibt es auch verschiedene Regeln und Vorgehensweisen in den freien Softwareprojekten. Dennoch finden alle selbstorganisiert ihre Form, die Form, die ihren selbstgesetzten Zielen angemessen ist. Das einfache Prinzip, das reguliert, ist: Was funktioniert, das funktioniert. Ausgangspunkt sind die eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Vorstellungen. Das ist bedeutsam, wenn man freie und kommerzielle Softwareprojekte vergleicht. Überraschenderweise besteht die historische Leistung von Richard Stallman und Linus Torvalds nicht in Softwarebausteinen, die sie entwickelt haben. Das haben sie auch getan. Doch die eigentliche historisch geniale Tat haben beide sozusagen nebenbei vollbracht. Stallman schuf die GNU-GPL, die Lizenz, ohne die freie Software undenkbar wäre. Es ist die Lizenz von Torvalds Linux und es ist die Lizenz, die dem Kapitalismus schwer im Magen liegt, wie wir gleich sehen werden. Torvalds hat intuitiv mit der alten hierarchischen Entwicklungsweise kommerzieller Software gebrochen. Ihm war die alte, geldgetriebene Haltung des »Ich muss die Kontrolle behalten« einfach zu blöd. Als pragmatischer Chaot hat er die Energien freigesetzt, von denen freie Software lebt. Die Selbstentfaltung des Einzelnen und die Selbstorganisation der Projekte. Es gibt eine bekannte Comic-Vorstellung vom Kapitalismus. Oben gibt es die mit den schwarzen Zylindern, die über das Kapital und die Mittel zur Produktion verfügen. Unten gibt es die mit den blauen Overalls, die unter der Knute der schwarzzylindrigen schwitzen, weil sie keine Produktionsmittel haben und deswegen ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Je nach persönlicher Vorliebe beklagt man, dass es ungerecht sei, dass die oben die unten ausbeuten oder dass die Ausbeutung eben in der Natur des Unternehmertums liege. Dieses Comic taugt nichts, schon gar nicht, wenn man freie Software verstehen will. Ein anderes Bild muss her. Aus meiner Sicht kann man den Kapitalismus als kybernetische Maschine verstehen, also eine Maschine, die sich selbst steuert. Das schließt ein, dass es keine Subjekte gibt, die draußen an den berühmten Hebeln der Macht sitzen, sondern dass die Maschine sich subjektlos selbst reguliert. Zentraler Regulator ist der Wert, auch Tauschwert genannt, und zwar in zweifacher Weise. Für die Seite der Produktion und die des Konsums. In der Produktion wird abstrakte Arbeit verrichtet. Sie heißt abstrakt, weil es unerheblich ist, was produziert wird. Hauptsache, es wird Wert geschaffen. Der Wert ist die Menge an Arbeitszeit, die in ein Produkt gesteckt wird. Werden auf dem Markt Produkte getauscht, dann werden diese Werte, also Arbeitszeiten, miteinander verglichen. Zwischen den direkten Produktentausch tritt in aller Regel das Geld, das keinen anderen Sinn besitzt, außer Wert darzustellen. Was ist, wenn beim Tausch im einen Produkt weniger Arbeitszeit als im anderen steckt? Dann geht der Hersteller des höherwertigen Produkts auf Dauer pleite, denn er erhält für sein Produkt nicht den vollen Wert, sondern weniger. Wer 5 Stunden gegen 3 Stunden tauscht, verschenkt 2. Das geht auf Dauer nicht gut, denn die Konstrukteure der Produkte, die Arbeiter und Angestellten, wollen für die volle Arbeitszeit bezahlt werden. Also muss der Tauschorganisator, der Kapitalist, zusehen, dass die für die Herstellung des Produkts notwendige Arbeitszeit sinkt. Das wird in aller Regel auf dem Wege der Rationalisierung vollzogen, dem Ersatz von lebendiger durch tote Arbeit, also Maschinen. Was der eine kann, kann der Konkurrent auch. Wichtig und entscheidend ist dabei, es hängt nicht vom Wollen der Konkurrenten ab, ob sie Produktwerte permanent senken, sondern es ist das Wertgesetz der Maschine, das sie exekutieren. Das Wertgesetz der Produktion besteht im Kern darin, aus Geld mehr Geld zu machen. Die Personen sind so unwichtig wie die Produkte. Das Wertgesetz gibt den Takt an. Oder wie es der oberste Exekutor des Wertgesetzes, BDI-Präsident Hans-Olaf Henkel, formuliert: Herrscher über die neue Welt ist nicht ein Mensch, sondern der Markt. Wer seine Gesetze nicht befolgt, wird vernichtet. We'll be right back. Das Markt- oder Wertgesetz bestimmt auch die, die nur ihre Arbeitskraft verkaufen können, um an das notwendige Geld zu kommen. Ohne Moos nix los. Auch die Arbeitskraft besitzt Wert, nämlich so viel, wie für ihre Wiederherstellung erforderlich ist. Diese Wiederherstellung erfolgt zu großen Teilen über den Konsum, wofür Geld erforderlich ist, was wiederum den Verkauf der Arbeitskraft voraussetzt. Auch dieser Regelkreis hat sich verselbstständigt, denn in unserer Gesellschaft gibt es kaum die Möglichkeit, außerhalb des Lohnarbeit-Konsum-Regelkreises zu existieren. Beide Regelkreise, der Produktionskreis und der Konsumkreis, greifen ineinander, sie bedingen einander. Es ist auch nicht mehr so selten, dass sie in einer Person vereint auftreten. Das universelle Schmiermittel und Ziel jeglichen Tuns ist das Geld. Noch einmal sei betont, die Notwendigkeit, Geld zu erwerben zum Zwecke des Konsums oder aus Geld mehr Geld zu machen in der Konkurrenz, ist kein persönlicher Defekt oder eine Großtat, sondern nichts weiter als das individuelle Befolgen eines sachlichen Gesetzes, des Wertgesetzes. Eine wichtige Konsequenz dieser Entdeckung ist die Tatsache, dass unser gesellschaftliches Leben nicht von den Individuen nach sozialen Kriterien organisiert wird, sondern durch einen sachlichen, kybernetischen Regelkreis strukturiert ist. Das bedeutet nicht, dass die Menschen nicht nach individuellem Wollen handeln, aber sie tun dies objektiv nach den Vorgaben des kybernetischen Zusammenhangs, wie Rädchen im Getriebe. Damit die Wertmaschine läuft, müssen die Güter knapp sein. Was alle haben oder bekommen können, kann man nicht zu Geld machen. Noch ist die Luft kein knappes Gut, aber schon wird über den Handel mit Emissionen nachgedacht, denn saubere Luft wird knapp. Viele selbstverständliche Dinge werden künstlich verknappt, um sie verwertbar zu machen. Das prominente Beispiel, das uns hier interessiert, ist die Software. Software als Produkt enthält Arbeit, wie andere Produkte auch. Jegliche Produktherstellung umfasst einen algorithmisch-konstruktiven und einen operativ-materialisierenden Aspekt. Bei Software geht der Anteil des zweiten Aspekts gegen Null. Wie wir im historischen Exkurs gesehen haben, war Software so lange frei verfügbar, wie sie nicht verwertbar erschien. Software wurde als Zugabe zur wesentlich wertvolleren Hardware verschenkt. Im Zuge gestiegener Leistungsfähigkeit und gesunkener Werthaltigkeit der Hardware stieg auch die Bedeutung von Software. Sie wurde auch für die Verwertung interessant. Um Software verwertbar zu machen, muss Knappheit hergestellt werden. Dies geschieht im Wesentlichen durch Zurückhalten des Quellcodes und einschränkende Lizenzierung und Patentierung. Wie bei jedem Produkt interessiert bei kommerzieller Software der Gebrauchswert den Hersteller überhaupt nicht. Ist ein aufgemotztes Quick and Dirty Operating System, QDOS, verkaufbar, wird es verkauft. Ist das Produkt des Konkurrenten erfolgreicher, dann wird das eigene Produkt verbessert. Bill Gates hat QDOS für $50,000 gekauft und unter dem Namen MS-DOS vermarktet, wodurch der Aufstieg von Microsoft begann. Die Nützlichkeit und Brauchbarkeit ist damit nur ein Abfallprodukt, wie wir es zu Genüge von den kommerziellen Softwareprodukten kennen. Entsprechend sieht es auf der Seite der Entwickler aus. Auch Softwareentwickler liefern nur ihre abstrakte Arbeit ab. In kaum einer anderen Branche gibt es so viele gescheiterte kommerzielle Projekte wie im Softwarebereich. Nach dem Chaos Report der Standish Group werden nur ein Viertel aller Projekte erfolgreich abgeschlossen. Der Rest scheitert komplett oder wird mit Zeit- und Budgetüberziehungen von 200% zu Ende gebracht. Mit 40 gehören Entwickler schon zum alten Eisen. Der fröhliche Optimismus der Newbies im Business verfliegt schnell. Wessen gute Vorschläge ein paar Mal mit dem Hinweis auf die Deadline eines Projektes abgeschmettert wurden, weiß, was ich meine. Ein Berufstraum wird zum traumatischen Erlebnis. Das ist mit freier Software anders. Der erste Antrieb freier Software ist die Nützlichkeit. Der erste Konsument ist der Produzent. Es tritt kein Tausch und kein Geld dazwischen, es zählt nur eine Frage. Macht die Software das, was ich will? Da die Bedürfnisse der Menschen keine zufälligen sind, entstehen freie Softwareprojekte. Auch hier geht es nicht um Geld, sondern um das Produkt. Es gibt keine größere Antriebskraft als die individuelle Interessiertheit an meinem guten, nützlichen Produkt. Diese Arbeit nenne ich konkrete Arbeit. Konkrete Arbeit ist der abstrakten Arbeit überlegen. Das weiß auch der Exekutor des Wertgesetzes in der Produktion. Deswegen spielt der Spaß, das Interesse am Produkt auch in der geldgetriebenen Produktion eine wichtige Rolle. Es ist nur so, dass die abstrakte Arbeit immer gewinnt. Letztlich zählt eben nur, was hinten rauskommt. Und zwar an Geld. Abstrakte Arbeit ist nervtötend. Wer sagt ihm, mache seine abstrakte Arbeit Spaß, der lügt. Oder macht sich was vor, um die abstrakte Arbeit aushalten zu können. Abstrakte Arbeit ist unproduktiver als konkrete Arbeit. Wozu soll ich mich für etwas engagieren, was mich eigentlich nicht interessiert? Also muss man mich ködern mit Geld. Da sieht es für Informatiker zurzeit gut aus, aber die Green Card bringt das auch wieder ins Lot. Dann ist da noch die latente Drohung: Wenn du nicht gut arbeitest, setze ich dich woanders hin oder gleich ganz raus. Wer sich bedroht fühlt, arbeitet nicht gern und schlecht im Sinne abstrakter Arbeit. Zuckerbrot und Peitsche, die Methoden des alten Rom. Und Rom ist untergegangen. Konkrete Arbeit kann man nicht kaufen, jedenfalls nicht auf Dauer. Konkrete Arbeit funktioniert nur außerhalb der rückgekoppelten Wertmaschine. GNU und Linux konnten nur außerhalb der Verwertungszusammenhänge entstehen. Nur außerhalb des aus Geld mehr Geld machen, egal wie, konnte sich die Kraft der individuellen Selbstentfaltung zeigen. Machen wir uns keine Illusionen. Dort, wo man Geld machen kann, wird das Geld auch gemacht. Und wenn es nicht anders geht, dann eben mit dem Drumherum von freier Software. Das sind Absahner. Nicht ohne Grund kommen sie alle zum Linux-Tag. Das verurteile ich nicht, ich stelle es nüchtern fest. Maschinen haben den Vorteil, dass man ihre Wirkungsweise ziemlich nüchtern untersuchen kann. So sehe ich mir den Kapitalismus an. Wenn ich die kapitalistische Wertmaschine verstehe, habe ich nützliche Kriterien an der Hand für das eigene Handeln und für die Einschätzung so mancher Erscheinungen freier Software. Auf beides will ich im Folgenden eingehen. Anfang 1998 gründen Eric S. Raymond und Bruce Perens die Open Source Initiative, OSI. Erklärtes Ziel ist die Vermarktung von freier Software, die Einbindung freier Software in die normalen Verwertungszyklen von Software. Zu diesem Zweck wurde der Marketingbegriff Open Source ausgewählt. Nur mit einem neuen Begriff sei die Wirtschaft für die freie Software gewinnbar. Der Begriff der Freiheit sei für die Wirtschaft problematisch. Er klinge so nach umsonst und kein Profit. Im Übrigen wolle man das Gleiche wie die Anhänger der freien Software, nur gehe man pragmatischer vor und lasse den ideologischen Ballast weg. Es ist schon lustig, wenn Freiheit als ehemaliger Kampfbegriff des Kapitalismus gegen den unfreien Sozialismus nun zur Bedrohung im eigenen Hause wird. Anscheinend handelt es sich hierbei auch um zwei verkrachte Geschwister mit letalem Ausgang für den einen. Richard Stallman, Gründer des GNU-Projekts, wirft den Open-Source-Promotern vor, in ihrem Pragmatismus würde die Grenze zur proprietären Software verschwimmen. Der Begriff Open-Source sei ein Türöffner zum Missbrauch der Idee freier Software durch Softwarefirmen, die eigentlich proprietäre Software herstellen und vertreiben. Im Übrigen sei man überhaupt nicht gegen Kommerz und Profit, nur die Freiheit müsse gewahrt bleiben. Nachdem sich der Mitbegründer Bruce Perens wegen der zu großen Anbiederung an den Kommerz wieder von der OSI abgewendet hat, ist es kein Fehler, sich alleine mit den Auffassungen von Eric S. Raymond zu beschäftigen. In den drei Aufsätzen The Cathedral and the Bazaar, Homesteading the New Sphere und The Magic Cauldron entwickelt er ein Kompatibilitätskonzept für die Verbindung von freier Software und Kapitalismus. Mit freier Software ist der kommerzielle Softwareverwerter in eine Klemme gekommen. Freie Software ist öffentlich und nicht knapp. Die in der freien Software steckende Arbeit wird einfach verschenkt. Damit ist sie nicht mehr verwertbar, sie ist wertlos. Raymonds Bemühen dreht sich nun emsig darum, die aus den Verwertungskreisläufen herausgeschnittene freie Software durch Kombination mit unfreien Produkten wieder in die Mühlen der kybernetischen Wertmaschine zurückzuholen. Seine Vorschläge, die er in The Magic Cauldron entwirft, er nennt sie Modelle für indirekten Warenwert, seien im Folgenden kurz untersucht. Erstens Lock-Angebot. Freie Software wird verschenkt, um mit ihr unfreie Software am Markt zu positionieren. Als Beispiel nennt Raymond Netscape mit dem Mozilla-Projekt. Ein Beispiel, das ziemlich offensichtlich kurz vor dem Scheitern steht. Was passiert hier? Eine Firma schmeißt ihren gescheiterten Browser den freien Entwicklern vor die Füße und ruft: Rettet unsere Profite im Servermarkt. Da Dabei behält sie sich auch noch das Recht vor, die Ergebnisse wieder zu unfreier Software zu machen. Zweitens, Glasurmethode. Unfreie Hardware, also Peripherie, Erweiterungskarten und Komplettsysteme. Unfreie Hardware wird mit einem Guss freier Software überzogen, um die Hardware besser verkaufen zu können. Mussten vorher Hardware-Treiber, Konfigurationssoftware oder Betriebssysteme von der Hardwarefirma entwickelt werden, überlässt man das einfach der freien Softwaregemeinde. Wie praktisch, die kostet ja nichts. Unvergütete Aneignung von Arbeitsresultaten anderer. Nennt man das nicht Diebstahl? Nein, werden die Diebe antworten. Das Resultat ist doch frei. Drittens, Restaurantmethode. In Analogie zum Restaurant, das nur freie Rezepte verwendet, aber Speisen und Service verkauft, wird hier freie Software von Distributoren zusammengestellt und zusammen mit Service verkauft. Die eigene Leistung besteht in der Zusammenstellung der Programme, der Schaffung von Installationsprogrammen und der Bereitstellung von Service. Unbezahlte Downloads oder gar Cloning der Eigenleistungen durch fremde Distributoren wird als Vergrößerung des gemeinsamen Marktes hingenommen. Oft werden gute Hacker von Distributoren angestellt, die Grenzen zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit sind fließend. Das Geschäftsgebaren der verschiedenen Distributoren ist durchaus unterschiedlich. Während sich das nicht kommerzielle Debian-Projekt mit einem Gesellschaftsvertrag zur Einhaltung bestimmter Standards und zur Unterstützung freier Software verpflichtet hat, steht für andere der reine Selbstzweck der Markteroberung im Vordergrund. Viertens, Zubehörmodell. Hierzu gehören Herausgeber von Dokumentationen oder anderen Werken über freie Software sowie andere Zubehörproduzenten, die nur auf der Welle mitschwimmen, etwa die Hersteller der Plüschpinguine. Problematisch sind die aus dem Copyright erwachsenden exklusiven Lizenzen, die eine Verbreitung schriftlicher Werke verhindern. Der Linux-Tag ist selbst Opfer dieser Exklusion der Öffentlichkeit geworden. Verlage, die Texte vom letzten Linux-Tag herausgebracht haben, sorgten dafür, dass genau diese Texte von der Linux-Tag-Website genommen werden mussten. Nur knappe Produkte eignen sich als Ware. Fünftens, Marketingmodelle. Unter Ausnutzung der Popularität freier Software werden verschiedene Marketingtricks aufgelegt, um proprietärer Software ein besseres Image zu verleihen und für Verkaufbarkeit zu sorgen. Damit sind noch nicht einmal die Betrüger gemeint, die sich einfach selbst das Label Open Source oder freie Software auf ihre proprietären Produkte kleben, sondern Formen wie zum Beispiel das Versprechen, proprietäre Software in Zukunft freizugeben oder der Verkauf von Gütesiegeln, die erworben werden müssen, um freie Software verkaufen zu dürfen oder der Verkauf von Inhalten, die eng mit dem sehr speziellen freien Softwareprodukt verbunden sind, etwa Börsenticker-Software. Es sollte deutlich geworden sein, dass alle diese Modelle für sogenannten indirekten Warenwert dazu dienen, die aus der Marktwirtschaft herausgefallene Sphäre freier Software wieder zurück in den Kreislauf der selbstgenügsamen Wertmaschine zu holen. Da kapitalistische Verwertung auf Knappheit und Ausschluss von Öffentlichkeit beruht, freie Software aber genau das Gegenteil darstellt, müssen hier Feuer und Wasser in eine friedliche Koexistenz gezwungen werden. Doch wie es sich mit Feuer und Wasser verhält, so auch mit freier Software und Verwertung. Nur eines kann sich durchsetzen. In Raymonds neoliberalem Modell freier Software gibt es folgerichtig keine wesentlichen Unterschiede zwischen sogenannten freien Software-Lizenzen. Vermutlich hat er nur mit Magengrimmen die GPL trotz des enthaltenen Privatisierungsverbots auf die Liste von OSI-zertifizierten Lizenzen gesetzt, da man an der GPL nicht gut vorbeikommt. Bis auf die Restaurantmethode, also den Vertrieb freier Software durch Distributoren, ist keine der oben genannten Strategien mit Buchstaben und Geist der GPL vereinbar. Natürlich wären auch Log-Angebote auf Basis der GPL denkbar, doch die Öffentlichkeit würde solche Tricks schnell durchschauen, was dem Image des Lockers schaden würde. Da ist die Netscape-Lizenz NPL ehrlicher, die besagt, dass man den öffentlichen Code jederzeit wieder privatisieren könne. Die GPL schließt künstliche Verknappung und Privatisierung von Code aus und das behindert die Verwertung von Software weitgehend. Dem ökonomischen Liberalismus von Raymond steht der Bürgerrechtsliberalismus von Stallman entgegen. Stallman argumentiert 1994, dass Software in privatem Besitz zu Entwicklungen führen würde, die dem gesellschaftlichen Bedarf entgegenläuft. Die Gesellschaft brauche stattdessen Information, zum Beispiel im Quellcode einseh- und abänderbare Programme statt Blackbox-Software. Sie brauche Freiheit statt Abhängigkeit vom Softwarebesitzer. Sie brauche Kooperation zwischen den Bürgern, was die Denunziation von Nachbarschaftshilfe als Softwarepiraterie durch die Softwarebesitzer unterminieren würde. Das seien die Gründe, warum freie Software eine Frage der Freiheit und nicht des Preises sei. Bekannt geworden ist der Satz "Think of free speech, not of free beer". An diesen Kriterien orientiert sich auch die GNU General Public License. Sie stellt sicher, dass Software dauerhaft frei bleibt oder ökonomisch formuliert, sie entzieht Software dauerhaft der Verwertung. Stallman ist dennoch keinesfalls gegen den Verkauf freier Software. Auch die GPL selbst ermöglicht ausdrücklich das Erheben einer Gebühr für den Vertrieb freier Software. Stallman formuliert seine Vision gesellschaftlichen Zusammenlebens im GNU-Manifest von 1984 so: Auf lange Sicht ist das Freigeben von Programmen ein Schritt in Richtung einer Welt ohne Mangel, in der niemand hart arbeiten muss, um sein Leben zu bestreiten. Die Menschen werden frei sein, sich Aktivitäten zu widmen, die Freude machen, zum Beispiel Programmieren, nachdem sie 10 Stunden pro Woche mit notwendigen Aufgaben wie Verwaltung, Familienberatung, Reparatur von Robotern und der Beobachtung von Asteroiden verbracht haben. Es wird keine Notwendigkeit geben, von Programmierung zu leben. Soweit das GNU-Manifest. Eine schöne Vision, die ich ohne zu zögern teilen kann. Nur, wer glaubt, diese Vision unter den Bedingungen der kybernetischen Verwertungsmaschine mit Namen Kapitalismus erreichen zu können, rennt einer Illusion hinterher. Der einzige Zweck der Wertmaschine ist, aus Geld mehr Geld zu machen, egal wie, egal womit. Freiheit von Mangel, Muße, Freude, Hacking for Fun ist darin nicht vorgesehen. Die von Raymond mit angestoßene Open Source Welle führt das lehrbuchartig vor. Es geht überhaupt nicht mehr um gesellschaftliche Freiheit, die nur die Freiheit aller sein kann, sondern es geht um die Frage, wie ich aus etwas Wertlosem trotzdem Geld machen kann, wie ich die Freude der Hacker zu Geld machen kann, wie ich die lebendige, konkrete Arbeit in abstrakte, tote Arbeit verwandeln kann. Dieser mächtigen Welle vermag Stallman mit dem Ruf nach Freiheit geht vor kaum etwas entgegenzusetzen. Vermutlich würde Raymond antworten, natürlich geht Freiheit vor, die ökonomische Freiheit. Hieran wird deutlich, dass der Liberalismus eben zwei Seiten hat. Wirtschaftsliberalismus und Bürgerrechtsliberalismus. Robert Kurz arbeitet in seinem eindrucksvollen Schwarzbuch Kapitalismus die gemeinsame Verwurzelung im historischen Liberalismus heraus. Er zeigt, dass auch der Bürgerrechtsliberalismus nur dazu da ist, Menschen Futter für die kybernetische Verwertungsmaschine zu liefern. Wer vom Kapitalismus nicht reden will, soll über die Freiheit schweigen. Wir sollten in die Offensive gehen. Wir sollten uns zum antikapitalistischen Gehalt der GNU Public License bekennen. Wir können sagen, GNU und Linux sind nichts wert. Und das ist gut so. Freiheit gibt es nur außerhalb der Verwertungsmaschine. Die freie Software da herausgeholt zu haben, war eine historische Tat. Jetzt geht es darum, sie draußen zu behalten und nach weitere Bereiche der kybernetischen Maschine abzutrotzen. Es gibt bereits zahlreiche Ansätze. Wie kann das gehen, wird sich sicher so mancher fragen. Man kann doch nicht einfach rausgehen aus den Verwertungszusammenhängen. Wovon soll ich leben? Das sind berechtigte, zwingende Fragen. Ich denke, dass es nicht darum geht, sofort und zu 100% aus jeglicher Verwertung auszusteigen. Es geht darum, einen klaren Blick für die Zwangsmechanismen der kybernetischen Verwertungsmaschine zu bekommen und danach das individuelle Handeln zu bemessen. Ich will einige Beispiele nennen. Konkrete und abstrakte Arbeit. Wenn ich für meine Reproduktion meine Arbeitskraft verkaufen muss, dann sollte ich nicht versuchen, darin Erfüllung zu finden. Natürlich ist es schön, wenn die Arbeit mal Spaß macht. Doch Lohnarbeit bedeutet abstrakte Arbeit und dabei kommt es eben nicht auf meine Bedürfnisse, sondern die externen Zielvorgaben an. Selbstentfaltung gibt es nur außerhalb. Wenn ich die Erwartungshaltung an die Lohnarbeit nicht habe, kann ich sie auch leichter begrenzen. Und das ist aufgrund des endlosen Drucks in Softwareprojekten eine dringende Notwendigkeit. Ein anderes Beispiel: eine Firma gründen. Manche denken, sie könnten der abhängigen, entfremdeten Arbeit dadurch entkommen, indem sie eine eigene Firma gründen. Das ist so ziemlich die größte Illusion, die man sich machen kann. Als Firmeninhaber bin ich direkt mit den Wertgesetzen der kybernetischen Maschine konfrontiert. Die eigene Entscheidung besteht nur darin, in welcher Weise ich diese Gesetze exekutiere, welches Marktsegment ich besetze, welchen Konkurrenten ich aus dem Feld steche und so weiter. Ich bin mit Haut und Haaren drin, muss permanent mein Handeln als das Richtige gegenüber allen rechtfertigen. Eine Distanzierung ist hier noch schwerer als bei der entfremdeten Lohnarbeit. Beispiel: verwertete Entfaltung. Die eigene Selbstentfaltung ist die letzte unausgeschöpfte Ressource der Produktivkraftentwicklung. Das wissen auch die Exekutoren des Wertgesetzes, die die Selbstentfaltung der Verwertung unterordnen wollen. Sie bauen die Hierarchien ab, geben uns mehr Entscheidungsbefugnisse und Flexibilität bei der Arbeitszeit. Die Stechuhren werden abgeschafft, weil man sie nicht mehr braucht. Alle arbeiten freiwillig länger, nach dem Motto: tut was ihr wollt, aber seid profitabel. Die Zusammenführung der beiden Rollen des Arbeitskraftverkäufers und des Wertgesetzexekutors in einer Person ist der neue Trick. Fallt darauf nicht rein. Die sogenannte neue Selbstständigkeit kann zur Hölle werden, denn Verwertung und Selbstentfaltung sind unvereinbar. Eine weitere Alternative: Selbstentfaltung. Die unbeschränkte Entfaltung der eigenen Individualität, genau das zu tun, was ich wirklich tun will, ist nur außerhalb der Verwertungsmaschine möglich. Nicht zufällig war es der informatische Bereich, in dem wertfreie Güter geschaffen wurden. Uns fällt es noch relativ leicht, das eigene Leben abzusichern. Wir werden gut bezahlt, finden schnell einen Job. Freie Software zu entwickeln ist kein Muss, es ist ein Bedürfnis. Wir sind an Kooperation interessiert, nicht an Verdrängung. Die Entwicklung freier Software ist ein Beispiel für einen selbstorganisierten Raum jenseits der Verwertungsmaßstäbe. Nur dort ist Selbstentfaltung möglich. Mit diesen Beispielen möchte ich für Nüchternheit, Klarheit und Offenheit plädieren, im Umgang mit anderen und sich selbst. Dazu gehört auch, wieder über das gesellschaftliche Ganze zu sprechen, denn das sollten wir nicht den Wirtschafts- oder bürgerrechtsliberalen Interpreten überlassen. Der Kapitalismus ist nichts Dämonisches, man kann ihn verstehen und sein Handeln daran ausrichten, und zwar negativ. Dann hat freie Software als wertfreie Software auch eine Chance. Thank you. Ihr hört immer noch Querfunk Spezial und in der Sendereihe Sachzwang FM. Heute eine Sendung zum Thema Anachronismus Copyright. Gerade war ein Beitrag von Stefan Meretz zu hören mit dem Titel Linux wertlos. Im Folgenden kommt noch ein Beitrag von Burkhard Schröder mit dem Titel Hackers Ordnung über den Chaos Computer Club. Und schließlich einer von Robert Stadler, der Kampf um die Standards. Dort geht es um Musikübermittlung mit MP3. Die Revolution findet ohne Frauen, Fahnen und Blumen statt. Und die revolutionäre Avantgarde ist nach dem deutschen Vereinsrecht organisiert. Der Chaos Computer Club lud Ende 1998 zum alljährlichen Hackertreffen nach Berlin. Der Kongress tagte sinnträchtig in der ehemaligen zentralen Parteischule der SED. Aber dort, wo früher in der Bibliothek die blauen Bände und andere gesammelte Weisheiten der Autoritäten aufgereiht waren, standen jetzt 300 vernetzte Computer. Vor diesem Hackcenter und dem anarchischen Humor derjenigen, die dort kryptische Kommandozeilen in die Tastaturen hämmerten, fürchten sich die Industrie, Geheimdienste und andere mächtige Institutionen mehr als vor den kümmerlichen Resten der radikalen deutschen Linken. Wer Informationen hat, besitzt in der Gesellschaft der Zukunft Macht. Das Motto des Chaos Computer Clubs ist: Bürger und Bürgerinnen sind mündig und entscheiden selbst, was sie zur Kenntnis nehmen. Alle Informationen sollen frei zugänglich sein. Copyright ist Aberglaube, hieß der Titel einer Veranstaltung. Das hat eine Sprengkraft wie sonst kaum eine Parole. Nur die Vereinsgründung bewahrte die Hacker der Frühzeit, Ende der 70er Jahre, vor Ermittlungen wegen Gründung einer terroristischen Vereinigung. Der Gründer des Chaos Computer Clubs, Wau Holland, kann genüsslich von diversen Hausdurchsuchungen erzählen, bei denen wegen der damaligen Gesetzeslage nach einem illegal hergestellten Modem gefahndet wurde. Eine Taschenlampe, mit denen man Lichtzeichen morste, war theoretisch ein Verstoß gegen das Fernmeldeanlagengesetz. Begabte Hacker scheinen auch heute gefährlich zu leben, wie früher Revolutionäre. Der unstrittig genialste unter ihnen, Boris F., Kampfname Thron, wurde im Herbst 98 erhängt an einem Baum in Berlin gefunden. Die Polizei spricht von Selbstmord, aber weder die Eltern noch die Freunde glauben daran. Patron machte sich nicht nur die Fälscherbanden zum Feind, die im Ostblock Karten jeder Art industriell herstellen und für das Zehnfache des Fertigungspreises verkaufen. Wer die Rezepte zum Fälschen oder die Sicherheitslücken der Karten veröffentlicht, wie Thron, mindert den illegalen Profit. Der Hacker erregte auch bei den Geheimdiensten in aller Welt Missfallen. In seiner Diplomarbeit konstruierte er ein ISDN-Telefon, das Gespräche abhörsicher verschlüsselt. Die Basis ist das berühmte und unknackbare Programm Pretty Good Privacy. Der Traum jedes Revoluzers wird wahr. Wenn das von Thron erfundene Gerät mit Herstellungskosten unter 100 Mark Produktreife erlangt, ist die Diskussion über Lauschangriffe zum großen Teil überflüssig. Geradezu rührend naiv klingt dagegen die Verlautbarung des deutschen Verfassungsschutzes, der immer noch Verschlüsselung verbieten will, weil die Extremisten heute schon digital kommunizieren können, ohne dass die Obrigkeit mithören kann. Der Computer ist die Waffe des modernen Revolutionärs. Wer die Machtverhältnisse umstürzen, wer milliardenschwere Konzerne das Fürchten lehren will, kann das am heimischen PC tun. Der Medienriese Rupert Murdoch will den Profit maximieren, indem er Information und Unterhaltung nur freigibt, wenn man vorher dafür bezahlt. So funktioniert Pay-TV. Der Hacker Thron arbeitete daran, so spekuliert man in der Szene, die Decoder für Pay-TV nicht nur zu knacken, sondern auch noch die Anleitung dazu ins Internet zu stellen. Auf die Firmen, die von den Medienkonzernen mit dem Sicherheitskonzept der Chipkarten beauftragt wurden, wären Millionen an Regressforderungen zugekommen, wenn Thron Erfolg gehabt hätte. Wie sich aber in den letzten Jahren gezeigt hat, ist alles machbar, knackbar und fälschbar. Smartcards fürs Fernsehen, Karten für Bankkonten, Karten für Mobilfunk. Seltsam, dass, obwohl Ausnahmen die Regel bestätigen, sich offenbar nur männliche Computerfreaks dafür interessieren, wie der allmächtige große Bruder auszutricksen wäre. Dem technisch unbedarften Zuhörer könnte es Angst und Bange werden, was alles schon möglich ist und real umgesetzt wird. Kameras wie im englischen Newham, die ganze Stadtviertel überwachen und auf 100 Meter einen Pickel auf der Nase erkennen, die sich in Echtzeit mit Datenbanken abgleichen, ob nach dem gesichteten Objekt gefahndet wird. Sogenannte trojanische Pferde, die zum Beispiel in frei erhältlichen Bildschirmschonern für Computer versteckt sind, die Passworte und andere geheime Daten ausspähen und das Ergebnis drahtlos an einen Empfänger senden, der in einem Nachbargebäude sitzt. Mit den Daten, die auf käuflichen CD-ROM und im Internet verfügbar sind, lässt sich mühelos ein gläserner Mensch erstellen. Wahlverhalten, Konsumverhalten, Freizeitverhalten. Wer auf das Werbebanner einer Suchmaschine klickt, wird gespeichert, die eingegebenen Suchworte mit einer kommerziellen Datenbank abgeglichen, das Nutzerprofil verkauft und schon kommt die Werbung ins Haus, die zu einem selbst passt. George Orwell lässt nicht nur grüßen, er schien allgegenwärtig zu sein. Die Pflicht des Revolutionärs ist es, die Revolution zu machen, hieß es zu Dutschkes Zeiten. Die Revolution findet schon statt, aber kaum jemand merkt es. Das liegt auch daran, dass die Avantgarde der Umwälzung eher anarchistisch organisiert ist. Es gibt kein Programm, nur das Prinzip der Obrigkeit und ihren Beteuerungen, dass sie es mit den Bürgern gut meine, prinzipiell und aus Erfahrung zu misstrauen. Die Revolution findet sowohl von oben als auch von unten statt. Dem Überwachungsstaat fallen durch die rasante technische Entwicklung die Methoden in den Schoß, die Bürger im Detail auszuspionieren. Andererseits können die Bürger, wie im Märchen vom Hasen und dem Igel, dagegen etwas tun, falls sie sich für den Schutz ihrer Privatsphäre interessieren. Wer aber macht schon Workshops, in denen gelehrt wird, wie man sich der Kontrolle entzieht, wie man Zensur umgeht? Welche gesellschaftliche Gruppe setzt sich schon praktisch und nicht nur per gutmeinenden Verlautbarungen gegen den Überwachungsstaat ein? Die Partei Bündnis 90 Die Grünen hat ihren einzigen Computerexperten auf einen so aussichtslosen Platz der niedersächsischen Landesliste gesetzt, dass er nicht mehr im Bundestag ist. Jetzt kümmert sich ein bayerischer Sportlehrer in der Fraktion um Kryptographie und Steganographie, also Geheimschrift. Und welche politische Organisation ist schon so souverän, Grundsatzdebatten a priori zu persiflieren? Religiöse Diskussion der Betriebssystemevangelisten, hieß eine Veranstaltung des Chaos Computer Clubs. Die Hacker-Szene ist mit der Antifa allein schon deshalb nicht kompatibel, weil die von den Rechtgläubigen geforderte Zensur von Nazi-Propaganda technisch nicht durchsetzbar ist. Wie gefährlich Computerkenntnisse jedoch sein können, zeigt sich am Beispiel der serbischen Hacker, die regelmäßig Rechner platt machen, die eine Öffentlichkeit für albanische Exilgruppen bieten. Die US-amerikanischen Militärs haben schon erkannt, dass die Kriege der Zukunft eher elektronische Kriege sein werden, aber mit ähnlich verheerenden Auswirkungen. Wer elektronische Kommunikation lahmlegt, kann die Welt aus den Angeln heben. Die Pflicht eines Revolutionärs ist es, würde der ideelle Gesamtrevolutionär heute formulieren, sich darauf vorzubereiten. Dazu gehört ab und zu die Lektüre einer Computerzeitschrift und sei es die, die aus dem Verlag stammt, der vor 30 Jahren der größte Feind der Linken war. Das Ende der Kulturindustrie, wie wir sie kennen, heißt MP3. So läuft das Gerücht, und obwohl noch unklar ist, für wen am Ende was herausspringt, werden die Unterhaltungselektronik und die ihr angegliederten Inhalte schon bald anders aussehen. MP3, das Kürzel für eine Algorithmensammlung aus dem Fraunhofer-Institut in Erlangen, steht für eine Auseinandersetzung, die derzeit noch auf dem Musikmarkt geführt wird, aber ihre Bedeutung geht weit darüber hinaus. Hier entstehen stellvertretend auch die Blaupausen zukünftiger Vertriebs- und Produktionsstrukturen der Filmindustrie und der gesamten Printbranche. Da die Übertragungsraten für bewegte Bilder noch nicht ausreichen und die Bildschirmtechnik eine befriedigende Lektüre am Bildschirm noch verhindert, wird mit MP3 anhand von Sound gerade im freien Feldversuch ausgelotet, wie ortsunabhängige und frei verfügbare Informationen die Positionen im Kulturbetrieb gründlich über den Haufen schmeißen könnten. Und das für alle Beteiligten. Nach MP3 werden sich Konsumenten, Produzenten, Vertreiber und Marketingfuzzis selbst nicht mehr im Spiegel erkennen, wenn es diese Rollenverteilung dann überhaupt noch gibt. Kein Wunder also, dass sich jeder Musikmanager derzeit ein extra Magengeschwür zulegt und sich auch Konsumenten aus der Altersgruppe über 25 in ihrer Haut nicht mehr wohlfühlen. Denn die wenigsten verstehen, was da vor sich geht. Aber dass ihre Erfahrungen und Gewohnheiten gerade im Begriff sind, wertlos zu werden, das merken die meisten. MP3 ist das Kürzel für MPEG 1 Layer 3 und bezeichnet ein Datenkompressionsverfahren, dessen Entwicklung 1987 am Fraunhofer-Institut begann. Mit dieser Technik können Soundfiles inzwischen auf ein Zwölftel ihrer Größe reduziert werden. Dies gelingt vor allem durch eine clevere Anpassung an das Verfahren des menschlichen Gehörs, also der unterschiedlichen Behandlung der Frequenzbereiche und das Filtern aller Daten, die das Ohr nicht wahrnehmen kann. Das Ergebnis erreicht annähernd CD-Qualität, reicht also für den täglichen Musikkonsum auf jeden Fall. Für die klassischen Verbreitungswege von Musik ist diese Technik relativ wertlos, denn einerseits sind Datenträger wie Kassetten billig, und andererseits wird ohnehin meist nur für Freunde kopiert. Breitenwirkung entfaltet MP3, seitdem genügend Menschen kostengünstigen und schnellen Internetzugang haben. Aber diese Entwicklung ist noch in vollem Gange und besonders bei der Preisgestaltung sind europäische noch stark gegenüber amerikanischen Konsumenten benachteiligt, weil die lokalen Telefongebühren hier noch wesentlich höher sind als dort. Musik ist jetzt also verfügbar, indem sie irgendjemand irgendwo ins Netz stellt. Der individuellen Weitergabe sind theoretisch keine sozialen oder geografischen Grenzen mehr gesetzt. da in den nächsten Jahren aber die Übertragungsraten drastisch steigen und die Preise heftig sinken werden, ist MP3 nur ein Vorgeschmack auf die kommenden Zustände. Wenn Musik in voller CD-Qualität und in einem Bruchteil ihrer eigenen Länge übertragen werden wird und eine Glasfaserleitung später Ähnliches mit Filmen in Kinoqualität leisten kann. Und genau diese Aussichten erklären die hilflose und aggressive Reaktion der Musikindustrie, deren Umsatzeinbußen der letzten Jahre eher auf die eigene unverschämte Preispolitik zurückzuführen sind, als auf die Musik aus dem Netz. Bisher funktionieren die illegalen MP3-Dateien zwar eher als Kaufanreiz, der das Vorhören der CDs im Geschäft ersetzt, trotzdem glaubt die Plattenindustrie, hier würden Marktanteile verloren gehen. Aber auch die legale MP3-Musik im Netz schafft für die Konzerne zumindest Verunsicherung, denn jede Nachwuchsband oder jeder Schlafzimmerproduzent hat die Möglichkeit, seinen Sound ins Netz zu stellen und so einem weltweiten Publikum zu präsentieren, ohne auf die Apparate der Plattenfirmen angewiesen zu sein. Auch diese Möglichkeit dürfte in dem Moment, in dem die Bandbreite eine Echtzeitübertragung zulässt, massenhaft genutzt werden. Doch dass sich auch mit Standards und Informationen Geld verdienen lässt, dämmert den Entscheidungsträgern in der Musikindustrie, vor allem seit dem Aktienboom der jungen Netzunternehmen, die nach einem guten Tag an der Wall Street mehr wert sind als ein mittlerer Automobilhersteller. Und das, ohne bisher einen Pfennig verdient zu haben oder besonders wertvolle Produktionsmittel zu besitzen. Darauf reagiert die Musikindustrie wie der Rest des alten Kapitals mit einer Mischung aus Aggression und Umarmung. Das Aufkommen der ersten MP3-Player, also von Abspielgeräten, die speziell für MP3-Files konstruiert sind, begrüßte die Recording Industry Association of America mit Prozessen gegen alles, was sich auf dem Sektor bewegte, angefangen von Diamond Incorporated, dem Hersteller des populären MP3-Players Rio, bis zu jedem, der MP3-Files ins Netz gestellt hatte und dessen man habhaft werden konnte. Trotzdem ist die Auseinandersetzung von einem Zickzackkurs geprägt. Diamond und die Recording Industry Association haben sich inzwischen gütlich auf die Einstellung der 9 noch anhängigen Prozesse geeinigt, nachdem Diamond den ersten gewonnen hatte. Etwa zeitgleich kaufte sich mit MTV ein Vertreter der Industrie bei Diamond in unbekannter Höhe ein. Diese Aktion ist typisch für die letzte Zeit, in der sich die Musikbranche auf möglichst vielen Ebenen beim Feind finanziell beteiligte. Also auch am Hort des Bösen schlechthin, nämlich den Internet-Suchmaschinen, die sich auf MP3-Files spezialisiert haben und so das illegale Kopieren erst richtig in Schwung bringen. Bertelsmann etwa ist auf diese Weise auf jeder Seite der Front dabei. Diese Einkäufe sind aber nicht als Einstellung des Konflikts zu verstehen, sondern eher als Versicherungen für jeden möglichen Ausgang. Egal welche Seite gewinnt, die Firmen wollen dabei sein. Die Opfer sind vor allem Zivilisten, denn Verluste der Industrie bestehen höchstens aus steuergünstigen Abschreibungen. Erst im August 99 wurde auf Betreiben des schwedischen Musikproduzentenverbandes ein 17-Jähriger wegen der Verbreitung illegaler MP3-Files angeklagt und nach gültigen Gesetzen sind ihm mehrere Jahre Jugendknast sicher. Dabei hatte der Delinquent mit der Verbreitung der Musik nicht einmal Geld verdient, sondern die Files einfach nur zur Verfügung gestellt, ohne Geld zu verlangen. Mit MP3 hat eine Auseinandersetzung begonnen, die so schnell kein Ende finden wird. Vorläufiger Schlusspunkt wäre ein Standard für die digitale Distribution von Musik, aber durch den Innovationsdruck des Netzes hält sich kein Standard lange genug, um damit nach klassischen Mustern Geld zu verdienen. Das ist ein Drama für eine Branche, die seit der Einführung der Vinyl-Single immer eine Dekade Zeit hatte, die Konsumenten mit Abspielgeräten und Datenträgern auszunehmen und die gewöhnt war, mit jeder neuen Technologie deutlich mehr Geld zu verdienen als mit der vorherigen. So ist der Versuch, Standards zu definieren, derzeit die einzige Möglichkeit, überhaupt noch im Geschäft zu bleiben. Dementsprechend viel Kapital wird in diese Aktivität gepumpt. Eine Technologie dann auch als Standard akzeptiert werden wird, ist dennoch unsicher. Denn die Initiative liegt weniger auf Seiten der Industrie als bei Hackern und Bastlern. Oft bleibt den großen Firmen nichts anderes übrig, als nachzuziehen. So war es bei DVD, einem Standard für digitale Videodatenträger, wo jeder Kontinent einen eigenen Standard bekommen sollte und Panasonic trotzdem zu guter Letzt nichts übrig blieb, als Geräte zu bauen, die mit allen Standards funktionieren. Ein ähnliches Schicksal dürfte der Secure Digital Music Initiative drohen, einer technischen Spezifikation, die allen möglichen Musikkompressionsverfahren übergestülpt werden kann und die einen variablen Kopierschutz bietet. Dies bedeutet, dass die Zahl der möglichen Kopien frei festgelegt werden kann oder der Konsument vor jedem Abspielen die Datei online freischalten muss, Eine Art Pay-per-Listening. Doch obwohl die Secure Digital Music Initiative von sämtlichen Global Playern der Unterhaltungs- und Informationsbranche von Disney bis Microsoft unterstützt wird, dürften die Anstrengungen der Verbreitung von Informationen digitale Ketten anzulegen, bis auf Weiteres noch am Internet scheitern. Das war Querfunk Spezial, heute Sachzwang FM, die Reihe, heute mit der Folge Anachronismus Copyright, wie das Verbot des freien Duplizierens von Software, Musik und anderen Daten historisch überholt wurde und warum dieses Kopieren im Privaten längst überall gängige Praxis ist und dennoch im öffentlichen Raum als moralisch anrüchig gilt. Es waren drei Beiträge zu hören. Der erste hatte den Titel Linux ist nichts wert und das ist gut so. Er war ziemlich lang und stammte von Stefan Meretz. Wenn er euch gefallen hat, könnt ihr ja mal auf den Seiten www.opentheory.org rumsurfen. Da habe ich den nämlich her. Wie heißt es dort so schön? Theorien nach dem Modell freier Software entwickeln. Der zweite Beitrag war betitelt Hackers Ordnung und ging über den Chaos Computer Club aus Hamburg. Der Artikel stammte von Burkhard Schröder. Schließlich hörten wir als letztes einen Beitrag über das Musikkompressionsformat MP3, betitelt Der Kampf um die Standards. Der Beitrag kam von Robert Stadler. Dr. Indoktrinator bittet noch einmal, die wenigen technischen Probleme in der zweiten Stunde zu entschuldigen und verabschiedet sich ansonsten bis zum nächsten Mal, Sachzwang FM. Tschüss!